Straßener Hand diktiert dir das Leben in diesem Land der Heuchelei. Gibt wo es würde es Bestimmung geben, doch nichts und niemand ist hier frei. Ihr unterdrückt das Recht auf freies Denken, bürdet uns nur Zwänge auf. Wollt kontrollieren, beherrschen und lenken, löscht das Licht der Freiheit aus. Hass wird stärker, tief in mir, es brennt die Verachtung voller Begier. Hass, der sich von der Willkür nährt und das Regime der Zwänge zerstört. Wenn ihr es nur wollt, könnt ihr Leben zerstören, egal ob schuldig oder nicht. Der Gesinnungsterror wird nie aufhören, solange eure Macht die Wahrheit erstickt. Sie ist eine Farce, eine bittere Lüge, die Freiheit, die ihr uns gewährt. Denn wehe, wenn sich einer nicht füge, dann wird er aus diesem Spiel entfernt. Hass wird stärker, tief in mir, es brennt die Verachtung voller Begier. Hass, der sich von der Willkür nährt und das Regime der Zwänge zerstört. Jede neue Unrechtstat wächst der Hass auf diesen Staat. Hass, der Schlag und Geier hinterlässt und bald nicht mehr zu stoppen ist. Stärker, tief in mir.